Für uns war's ein großer Sieg. Wir werden weiter vergeben, wenn alles im Herzen fällt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir werden weiter vergeben, wenn alles im Herzen fällt.